Die Sonne und die Welten, die Wolken und sie reiten, Meister der Lüfte durch Blau und durch die Weiten. Sie schweben ohne Schwere, Losigkeit in Ehre, Licht und Eis, kristalline Vasallen. Dich ohne Worte wehen, Flocken, Wolken ballen, Worte lautlos stehen, Klänge tonlos fallen. Eingehüllt in O2, fernab zerstiebener Dampf, seien sogleich Winde rauschen wie Wellen auf Sand. Das Meer aus Licht, sein in Verzicht, Sichten um zu sehen, Treiben um zu gehen, Tasten durch Blicke, Lenken Geschicke, Vergessen sind Gewichte und Last und Geschichte, Feuchter kühler Nebel, verbindet und schwächt, Perlen wie Eis benetzen das Gesicht, Schwaden in der Leere formieren sich, bilden Bögen und Flächen, Gestalten aus Licht. Und wie sie so sind, Äonen und Wänden, die Kraft uns zu einen, zu schaffen und zu enden, so ist die Findung, kein Schall, kein Rauch, sie ist erhaben über Ortung, durch Menschen kein Hauch, die Volt, die Pixel, in Zahlen und in Zeigern, verblassen vor Mächten, die jeden Deut verweigern, wie ein zartes Tuch, das liegt, das lebt, den Blick verwehrt auf die endlose See. Betrachtet ohne Ruhe ist es nicht mehr als nichts, kein Knacken, kein Bersten, Mensch spürt es nicht. Leuchten in das Nichts zerbricht es keinesfalls, es verbleibt und scheint in den Tiefen des Alls. Kreaturen halten inne, verharren und verhallen, war jeder Vernunft in den heiligen Hallen. Gefroren zu Eis, zum Moment im Sein, Welten starr wartend, klar und unendlich rein. Wenn Welten zerbrechen, Endlosigkeit zeugen, zerschmettert in Stücke sich Zeit und Raum beugen, dann sind wir eins im Moment der Kälte, in Verachtung von Vergeltung, wem immer sie gelte. Am Ende der Zeit, am ruhenden Pol, am Anfang von allem schwerelos fallen, wir durch das Sein, durch das vorgelebte Leben, um aus glitzerndem Tau unsere Träume zu weben. Leeres Licht ist ein immerwährender Traum. Wer wacht, wer wütet, wer klagt und wer weht, vergisst ihn, vertrocknet, verlebt. Zeit ist Raum, ist Leere, ist Licht, ist ein niemals endender Traum. Wer sinniert, wer schätzt, wer wehrt und wer weint, der spürt ihn, der ehrt ihn, ist ein.